Unter der Überschrift »Die Wahl des verehrten Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas« gab es in der Mai-Ausgabe der bulgarischen Zeitung »Novo Rabotunicesko Delo« einen Sonderbeitrag mit folgendem Inhalt. Auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas, der unter großer Anteilnahme der Welt stattfand, wurde Genosse Kim Jong-un nach dem einmütigen Willen und Wunsch aller Koreaner zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas gewählt. Man berichtete auch über die Veranstaltungen in Bulgarien aus dem gleichen Anlass. Im Beitrag erschien ein Foto von Genossen Kim Jong-un.